Wenn ihr euch selbst etwas erzählen müsst, euch Bilder macht oder Gefühle habt, während ihr Therapie macht, dann macht ihr am Ende vermutlich mit euch selbst Therapie. Ich denke, genau das passiert auch über weite Strecken. Oft machen Therapeuten nicht mit dem Menschen Therapie, mit dem sie im selben Raum sitzen. Sie machen die Therapie mit sich selbst. Und viele Klienten, die sich verändern, verändern sich durch Metaphern. Die meisten Leute im Therapiebereich gehen zur Universität, aber sie lernen nichts über Menschen, was für die Therapie irgendwie relevant wäre. Sie lernen etwas über Statistiken, 3,5% der Klienten sind. Aber es kommt sehr selten vor, dass 100 Leute in den Therapieraum marschieren, so dass man mit 3,5 von ihnen arbeiten könnte. Also geht man zum Workshop, um dort zu lernen, wie man Therapie macht. Es gibt eine Menge Leute, die sowohl gute Therapeuten sind, als auch Workshops machen, die aber nicht wissen, wie sie das tun, was sie tun. Sie erzählen euch, was sie denken, dass sie tun, und lenken euch dadurch vom Klienten ab, mit dem sie arbeiten. Wenn ihr Glück habt, nehmt ihr diese Art von Hinweisen, mit denen wir es hier zu tun haben, unterschwellig wahr und habt die Fähigkeit, aus euch selbst heraus in irgendeiner Weise systematisch auf sie zu reagieren. Nur, bei einer großen Anzahl von Leuten klappt es nicht. Es gibt sehr viele Leute, die in ihren Therapien keine Erfolge haben. Ihr müsst also damit anfangen, euer eigenes Verhalten in der Weise umzustrukturieren, dass ihr euren Klienten Aufmerksamkeit schenkt. Ich gehe davon aus, dass es für euch als professionelle Kommunikatoren ausgesprochen sinnvoll ist, wenn ihr einige Zeit darauf verwendet, bestimmte Kommunikationsmuster bewusst zu üben, damit sie als Verhaltensweisen genauso unbewusst und systematisch werden können, wie eure Fähigkeit, ein Fahrrad oder ein Auto zu fahren. Um euch selbst darin zu trainieren, systematisch in eurem Verhalten zu werden, braucht ihr Zeitintervalle bewussten Übens, damit ihr, wenn ihr zum Beispiel visuelle Zugangshinweise seht und visuelle Prädikate hört, automatisch die Möglichkeit zur Verfügung habt, euch entweder im Repräsentationssystem anzugleichen oder andere Prädikate zu benutzen oder mit irgendeiner der denkbaren Kombinationen zu reagieren. Was ihr mit anderen Worten also braucht, ist ein unbewusstes, systematisches Repertoire an Interventionsmustern für Entscheidungssituationen, die in eurer Arbeit wiederholt auftreten. Wie stelle ich einen Rapport her zu einem anderen Menschen? Wie verhalte ich mich in Situationen, in denen meine Klienten nicht bewusst und verbal über die Information verfügen, die sie bräuchten, um meine Fragen zu beantworten? Wie reagiere ich auf Inkongruenz? Diese Fragen beziehen sich alle auf Entscheidungssituationen. Findet heraus, welche Entscheidungssituationen in eurer Arbeit wiederholt auftreten, und dann übt für jede dieser Situationen mindestens ein halbes Dutzend verschiedener Reaktionen ein. Mindestens aber 3, bis sie alle als unbewusstes und systematisches Verhalten in euer Verhaltensrepertoire integriert sind. Wenn ihr nicht 3 Wahlmöglichkeiten habt, auf Vorkommnisse in der therapeutischen Situation zu reagieren, dann meine ich, arbeitet ihr nicht aus einer Position heraus, überhaupt wählen zu können. Habt ihr nur einen Weg, seid ihr Roboter. Habt ihr 2, seid ihr in einer Zwickmühle. Ihr braucht eine solide Grundlage, auf der ihr Wahlmöglichkeiten hervorbringen könnt. Ein Weg, sie zu bekommen, besteht darin, die Struktur eures Verhaltens und eurer Aktivität in der Therapie zu betrachten. Sucht die Situationen heraus, die sich wiederholen, und stellt sicher, dass ihr über viele Möglichkeiten verfügt, auf sie zu reagieren. Und dann vergesst die ganze Angelegenheit. Und nehmt noch etwas dazu, eine Metaregel, die besagt, wenn das, was ihr gerade macht, nichts bringt, verändert es, tut etwas anderes. Und denkt daran, dass das Bewusstsein begrenzt ist, damit ihr nicht auf die Idee kommt zu sagen, meine Güte, jetzt muss ich all das, was auf diesem Seminar passiert ist, auch machen. Das könnt ihr nicht. Was ihr machen könnt, ist das Folgende. Jeden Tag am Anfang des jeweiligen 3. Interviews sagt ihr, passen Sie auf, bevor wir heute anfangen, möchte ich noch gerne einige Dinge über Ihr generelles kognitives Funktionieren wissen. Würden Sie mir bitte die folgende Frage beantworten. Welche der 3 Farben einer Ampel ist oben? Stellt ein paar Fragen, die die Repräsentationssysteme deutlich machen, und stimmt euch etwa 5 Minuten lang auf die Reaktionen des jeweiligen Klienten ein, damit ihr wisst, was später im Stress der Sitzung passiert. Jeden Mittwoch könnt ihr versuchen, euch den Prädikaten des 1. Klienten anzupassen und beim 2. absichtlich daneben zu treffen. Auf diese Weise könnt ihr systematisch erforschen, was auf euer jeweiliges Verhalten folgt. Wenn ihr es nicht in dieser Form durchorganisiert, wird es weiterhin zufällig bleiben. Wenn ihr es organisiert und euch die Freiheit nehmt, euch auf bestimmte Muster zu beschränken, auf die Ergebnisse zu achten und dann andere Muster auszuprobieren, so schafft ihr euch auf der unbewussten Ebene ein unglaubliches Repertoire an Reaktionen. Das ist der einzige Weg, den wir kennen, um auf systematische Weise flexibler zu werden. Es gibt wahrscheinlich noch andere Wege. Nur das ist der einzige, den wir jetzt kennen. Mann, für mich klingt das so, als wenn ihr damit sagt, wir sollen mit unseren Klienten experimentieren. Ich denke, ich habe in meinem Beruf die Verpflichtung. Ich bin anderer Meinung. Ich denke, du hast die Verpflichtung, mit jedem Klienten zu experimentieren, um dein Können zu steigern. Denn auf lange Sicht kannst du dann mehr Menschen angemessener helfen. Wenn du, indem du dich auf berufsethische Verpflichtungen zurückziehst, nicht versuchst, deine Fähigkeiten zu steigern und nicht experimentierst, dann, glaube ich, hast du nicht mitbekommen, worum es geht. Und die Berufsethik hilft dir dabei, dich selbst einzuschränken. Denkt einmal über diesen Begriff Berufsethik nach. Wenn er eine Bezeichnung ist für die Dinge, die du nicht tun kannst, dann begrenzt du dein Verhalten. In der Kybernetik gibt es ein Gesetz. Das Gesetz der erforderlichen Vielfalt. Es besagt, dass in jedem sozialen und technischen System das Element mit dem größten Variationsbereich das kontrollierende Element ist. Wenn ihr euch in eurem Verhalten einschränkt, verliert ihr an erforderlicher Vielfalt. Das beste Beispiel dafür sind die Psychiatrien. Ich weiß nicht, wie eure hier sind, aber in unseren in Kalifornien haben wir ein paar wirklich Verrückte und außerdem eine Menge Patienten. Die Mitarbeiter sind leicht von den Patienten zu unterscheiden, denn sie haben eine Berufsethik. Sie teilen als Gruppe eine Halluzination. Und diese Halluzination ist gefährlicher für sie als für irgendjemand sonst, denn sie glauben, sie müssten ihr Verhalten in einer ganz bestimmten Weise einschränken. Das macht ihr Handeln konsistent und die Patienten brauchen nicht nach diesen Regeln zu spielen. Der weiteste Flexibilitätsbereich erlaubt einem, Reaktionen hervorzurufen und die Situation zu kontrollieren. Wer kann die meisten Reaktionen hervorrufen? Der Psychiater, der sich normal verhält? Oder der Patient, der sich verrückt verhält? Ich möchte euch dazu mein Lieblingsbeispiel erzählen. Im Napa State Mental Hospital in Kalifornien gingen wir mit einer Gruppe von Anstaltspsychiatern einen Korridor entlang. Wir näherten uns einem großen Tagesraum und unterhielten uns in normaler Lautstärke. Als wir die Tür erreichten, sie öffneten und hineingingen, fingen die Psychiater alle an zu flüstern. Wir fingen natürlich auch an zu flüstern. Und schließlich guckten wir uns an und fragten, warum flüstern wir? Daraufhin drehte sich einer der Psychiater zu uns um und flüsterte, in diesem Raum ist jemand Kataton. Wir wollen ihn nicht stören. Nun, wenn ein Katatoner einem Professionellen an erforderlicher Vielfalt überlegen ist, dann schließe ich mich dem Katatonen an. Wenn ihr nach Kalifornien geht, so haben dort die meisten Therapeuten eine andere Berufsethik. Zum Beispiel muss man sich, um ein guter Kommunikator zu sein, anziehen wie ein Landarbeiter. Das ist die erste Regel. Die zweite ist, dass man jeden zu ausgiebig umarmen muss. Diese Leute lachen immer über die Psychiater, weil sie Krawatten tragen müssen. Ich finde ihr Verhalten genauso eingeschränkt, eindimensional und begrenzt. Das Problem bei vielen berufsethischen Vorschriften ist nämlich, egal ob es sich dabei um humanistische, analytische oder sonst welche handelt, dass sie euer Verhalten einschränken. Und jedes Mal, wenn ihr irgendein »Das würde ich nicht tun« akzeptiert, gibt es Leute, mit denen ihr nicht arbeiten könnt. Wir besuchten noch einmal diese Station in Napa, und ich ging zu dem Katatonen, trat ihm so fest ich konnte auf den Fuß und bekam sofort eine Reaktion. Er kam heraus aus der Katatonie, sprang hoch und sagte, »Tu das nicht doch mal!« Frank Farelli, der das Buch Provocative Therapy 1968 schrieb, ist ein wirklich ausgezeichnetes Beispiel für erforderliche Vielfalt. Er ist bereit, alles zu tun, um Kontakt und Rapport zu bekommen. Er machte einmal eine Demonstration mit einer Frau, die schon 3 oder 4 Jahre Kataton war. Er setzt sich, sieht sie an und warnt sie verheißungsvoll, »Ich werde dich kriegen.« Sie sitzt einfach da, natürlich Kataton. Es ist ein Krankenhaus und sie trägt Krankenhauskleidung. Er streckt seine Hand aus und reißt ihr am Bein ein Haar aus, kurz oberhalb des Knöchels. Und sie reagiert nicht, logisch, oder? Also geht er ein paar Zentimeter höher und reißt ihr noch ein Haar aus. Keine Reaktion. Er geht noch ein paar Zentimeter höher und reißt ihr noch ein Haar aus. Nimm deine Hand da weg! Die meisten Leute würden das nicht gerade als berufsethisch einwandfrei ansehen. Aber das Interessante an diesen berufsethisch fragwürdigen Dingen ist, dass sie einen weiterbringen. Frank sagt, er musste noch nie über das Knie hinausgehen. Ich hielt einmal einen Vortrag an einem analytischen Institut in Texas. Bevor wir anfingen, ungefähr 3 Stunden lang, lasen sie mir Forschungsberichte vor, letztlich um mir zu zeigen, dass verrückten Leuten nicht geholfen werden kann. Schließlich sagte ich, allmählich wird mir etwas klar, lassen Sie mich herausfinden, ob ich damit richtig liege. Versuchen Sie mir zu erklären, dass Sie nicht glauben, dass Therapie, so wie sie gegenwärtig betrieben wird, funktioniert? Sie sagten, nein, wir versuchen Ihnen zu erklären, dass wir nicht glauben, dass irgendeine Therapieform jemals bei Schizophrenen funktioniert. Und ich sagte, ach du liebe Zeit, da habt ihr Typen ja den richtigen Beruf. Wir sollten alle Psychiater sein und daran glauben, dass es unmöglich ist, Leuten zu helfen. Und sie sagten, nun lassen Sie uns über Psychotiker sprechen. Leute, die in psychotischen Realitäten leben und bla bla bla, und dann kam noch das ganze Zeug über Rückfälle etc. Ich sagte nun, was tun Sie denn tatsächlich mit diesen Menschen? Also erzählten sie mir von ihrer Forschung und der Art von Therapie, die sie machten. Sie taten niemals irgendwas, was bei diesen Menschen eine Reaktion hätte hervorrufen können. Frank Farrelly arbeitete in der Psychiatrie mit einer jungen Frau, die glaubte, dass sie die Geliebte von Jesus war. Ihr müsst zugeben, das ist ein etwas ungewöhnlicher Glaube. Leute kamen in den Raum und sie sagte, ich bin Jesus' Geliebte. Und natürlich machten sie, und sagten, nun, das bist du nicht. Das ist nur ein Wahn von dir, oder nicht? Wenn ihr psychiatrische Anstalten besucht, so werdet ihr sehen, dass es die Patienten dort sehr gut verstehen, sich verrückt zu verhalten und Reaktionen bei den Leuten hervorzurufen. Frank trainierte eine junge Sozialarbeiterin, sich in einer bestimmten Weise konsistent zu verhalten und schickte sie zu ihr in den Raum. Die Patientin sagte wieder, also ich bin Jesus' Geliebte. Und die Sozialarbeiterin sah sie über die Schulter an und sagte mit zusammengekniffenem Mund, ich weiß, er spricht von dir. 45 Minuten später sagte die Patientin, hör mal zu, ich möchte nichts mehr von diesem ganzen Jesus-Kram hören. Es gibt einen Mann namens John Rosen, von dem hier sicher einige von euch gehört haben. Rosen machte 2 Dinge konsequent und durchschlagend und erzielte eine Menge guter Ergebnisse damit. Was Rosen wirklich gut macht, beschrieben bei Schäfflin, ist zum Beispiel Folgendes. Er steigt so gut in die Realität des Schizophrenen ein, dass er sie zerstört. Es ist das Gleiche, was Frank mit der Sozialarbeiterin trainiert hat. Die Psychiater in Texas hatten so etwas noch nie ausprobiert. Und als ich ihnen das vorschlug, verzogen sie alle das Gesicht. Denn so etwas verstößt gegen ihre Berufsethik. Sie waren in dem Glaubenssystem erzogen worden, das sagt, beschränkt euer Verhalten. Steigt nicht in die Welt eurer Klienten ein. Besteht darauf, dass sie sich euch anschließen. Es ist sehr viel schwerer für Leute, die verrückt sind, sich dem Weltbild des Therapeuten anzupassen, als umgekehrt für den Therapeuten, sich ihrem anzuschließen. Zumindest ist es sehr viel unrealistischer. Mann, ihr beiden schert die Leute reichlich über einen Kamm. Natürlich tun wir das. Worte tun das. Sie sind dafür da. Worte generalisieren Erfahrungen. Aber du brauchst dich nur angegriffen zu fühlen, wenn du meinst, sie treffen auf dich zu. Eine der besten Gelegenheiten für Kommunikatoren, sich festzufahren, ist ein linguistisches Muster, was wir modaler Operator nennen. Ein Klient sagt, ich kann heute nicht noch einmal darüber reden, in dieser Gruppe geht es nicht. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass du in der Lage bist, mich da zu verstehen. Wenn ihr auf den Inhalt hört, seid ihr verloren. Wahrscheinlich werdet ihr sagen, was ist passiert? Das Muster ist, dass ein Klient sagt, ich kann nicht X oder ich sollte nicht X. Wenn jemand kommt und sagt, ich sollte nicht wütend werden, so würdet ihr, wenn ihr ein Gestalttherapeut seid, sage, ich will nicht. Fritz Perls war ein Deutscher. Und vielleicht sind diese Worte im Deutschen unterschiedlich. Im Englischen sind sie es nicht. Will nicht, want. Sollte nicht, shouldn't. Und kann nicht, can't. Sind im Englischen alle gleich. Es macht keinen Unterschied, ob du nun nicht solltest oder nicht konntest oder ob du nicht wolltest. Auf jeden Fall hast du noch nicht. Überhaupt kein Unterschied. Also der Klient sagt, ich will nicht wütend werden. Wenn ihr dann fragt, warum nicht, wird er euch Gründe dafür angeben. Das ist der beste Weg, sich festzufahren. Wenn ihr ihn fragt, was würde passieren, wenn du es tätest, oder was hindert dich, so werdet ihr ein gutes Stück weiterkommen. Das alles haben wir vor einigen Jahren in Struktur der Magie veröffentlicht. Oft fragen wir Leute, habt ihr Magie 1 gelesen? Und sie sagen, nun, es war anstrengend, aber wir haben. Wir fragen dann, habt ihr gelernt, was drinsteht? Habt ihr Kapitel 4 gelernt? Meiner Meinung nach ist das der einzig bedeutsame Teil des Buches. Sie sagen, oh ja, das kenne ich alles. Dann sage ich, okay, gut. Ich spiele deinen Klienten und du reagierst mit Fragen auf mich und ich sage, ich kann nicht wütend werden, daraufhin sie. Ach ja, was meinen Sie, ist das Problem, anstatt, was hindert dich? Oder, was würde passieren, wenn du es tätest? Die Leute, die die Metamodellfragen nicht systematisch verinnerlicht haben, fahren sich fest. Eines der Dinge, die uns an Sal Minuchin, Virginia Satir, Milton Erickson und Fritz Perls aufgefallen sind, ist, dass sie viele dieser 12 Fragen des Metamodells intuitiv drauf hatten. Ihr braucht irgendeine Art Programm, das ihr durchlaufen könnt, um eure Wahlmöglichkeiten so zu verinnerlichen, dass ihr nicht mehr darüber nachdenken müsst, was ihr jeweils als nächstes tun wollt. Sonst kann es sein, dass ihr, während ihr nachdenkt, den Anschluss verpasst. Wir sprechen im Moment darüber, wie ihr euer eigenes Bewusstsein organisiert, um in diesem komplexen und schwierigen Gewerbe der Kommunikation erfolgreich zu sein. Wie weit das bewusste Verständnis des Patienten geht, ist völlig unerheblich. Wenn der Klient wissen möchte, was vor sich geht, so ist dies die einfachste Art, darauf zu reagieren. Haben Sie ein Auto? Haben Sie es schon einmal reparieren lassen? Beschreibt Ihnen der Mechaniker im Detail, was er tun wird, bevor er irgendetwas anfasst? Oder sind Sie schon einmal operiert worden? Hat Ihnen der Chirurg im Detail beschrieben, welche Muskeln durchtrennt werden mussten und auf welche Art er die Arterien geklammert hat? Ich denke, das sind Analogien, die sich gut eignen, um auf diese Art von Nachfrage zu reagieren. Die detailliertesten und scharfsinnigsten Diagnosen über ihre eigenen Probleme können euch solche Leute geben, wie ich sie in den geschlossenen Stationen vieler psychiatrischer Anstalten in den Staaten und in Europa gesehen habe. Sie können euch sagen, warum sie so sind, wie sie sind, welche Ursprünge ihr Verhalten hat und auf welche Art ihre schlecht angepassten und destruktiven Verhaltensmuster sich verewigen. Doch dieses bewusste, explizite, verbale Verständnis hilft Ihnen in keinster Weise, Ihr Erleben und Verhalten zu verändern. Jetzt wollen wir euch noch etwas vorschlagen. Oder man könnte es auch suggerieren nennen. Wir sind natürlich nur Hypnotiseure. Also ist es nur ein Vorschlag. Oder doch eine Suggestion? Was wir also jetzt tun wollen, ist im unbewussten Teil von jedem von den beiden Teilen von euch, dessen Kommunikation wir heute den ganzen Tag zu Empfang genossen haben, vorzuschlagen, da ja all die Erfahrungen, die heute da waren, sowohl bewusst als auch anderes für euch repräsentiert hat, von dem natürlichen Vorgang des Träumens und Schlafens Gebrauch zu machen, der sich heute Nacht, genau wie auch sonst in eurem Leben, mit natürlicher Selbstverständlichkeit einstellen wird, als Gelegenheit, die Erfahrung von heute noch einmal zu sortieren. Und dadurch das Material, das ihr heute hier gelernt habt, in einer noch nützlicheren Art zu repräsentieren, als es das jetzt schon ist, ohne es richtig zu merken, damit ihr dann in einigen Tagen oder Wochen oder Monaten zu eurer Freude entdecken könnt, dass ihr neue Dinge tut. Ihr habt neue Dinge gelernt, ohne es zu merken. Und ihr werdet angenehm überrascht sein, sie in eurem Verhalten wiederzufinden. Also, ob ihr sie jetzt erinnert oder nicht, eure Träume, die, wie wir hoffen, heute sehr bizarr sein werden und euch dadurch einen ruhigen und gesunden Schlaf ermöglichen, damit ihr morgen früh gut hochkommt, um uns hier wach und erfrischt wiederzutreffen, bereit, neue und aufregende Dinge zu lernen. Bis morgen. Zweites Kapitel. die persönliche Geschichte und Organisation verändern. Ankern. Anchoring. Gestern zeigten wir eine Reihe von Möglichkeiten, Rapport zu einer anderen Person zu bekommen und sich ihrem Modell der Wirklichkeit anzuschließen, als Vorbereitung dafür, ihr zu helfen, neue Alternativen in ihrem Verhalten zu finden. Das waren alles Beispiele für das, was wir Pacing oder Spiegeln nennen. In dem Ausmaß, in dem ihr euch dem Verhalten einer anderen Person angleichen könnt, sowohl verbal als auch nonverbal, könnt ihr das Erleben dieser Person spiegeln, pacen. Spiegeln ist das Wesentliche dessen, was man Rapport nennt. Es hat jeweils so viele Dimensionen, wie ihr in eurem sensorischen Erleben Unterscheidungsmöglichkeiten habt. Ihr könnt die Prädikate und die Syntax einer anderen Person spiegeln, ihre Körperhaltung, ihre Atmung, den Tonfall ihrer Stimme, das Tempo ihrer Sprache, ihren Gesichtsausdruck, ihren Lidschlag etc. Es gibt zwei Arten des nonverbalen Spiegelns. Eine ist das direkte Spiegeln. Zum Beispiel, wenn ich in der gleichen Häufigkeit und Tiefe atme wie du. Selbst wenn du dir dessen nicht bewusst wirst, wird es doch eine tiefgreifende Wirkung auf dich haben. Die andere Art, nonverbal zu spiegeln, besteht darin, einen nonverbalen Kanal durch einen anderen zu ersetzen. Wir nennen das Überkreuzspiegeln. Es gibt zwei Möglichkeiten, überkreuz zu spiegeln. Die eine ist, im selben Kanal zu kreuzen. Ich kann mit der Bewegung meiner Hand deine Atmung spiegeln, das Heben und das Senken deiner Brust. Sogar wenn ich meine Hand nur sehr wenig bewege, hat es den gleichen Effekt. Der ist zwar nicht so tiefgreifend wie beim direkten Spiegeln, aber doch vorhanden. Hier wird ein anderer Aspekt des gleichen Kanals benutzt, kinästhetische Bewegung. Bei der anderen Art des Überkreuzspiegelns werden die Kanäle getauscht. Zum Beispiel während ich zu dir spreche, beobachte ich deinen Atem. Und ich passe das Tempo meines Sprechens, dem Heben und Senken deiner Brust an. Das ist eine andere Art zu kreuzen. Ich gleiche das Tempo meines Sprechens deiner Atemfrequenz an. Wenn ihr eine Person eine Zeit lang gut gespiegelt habt, könnt ihr sie in ein neues Verhalten führen, indem ihr das verändert, was ihr tut. Die Technik der Überlappung, mit der wir es gestern zu tun hatten, ist ein Beispiel dafür. Zuerst schließt man sich dem Klienten in seiner Repräsentation der Welt an und überführt sie dann mit Hilfe der Überlappungstechnik in eine veränderte Repräsentation. Spiegeln und führen, pacing and leading, ist das Grundmuster für beinahe alles, was wir tun. Wenn es geschmeidig und nicht zu plump gemacht wird, funktioniert es mit jedem, sogar mit Katatonen. In Napa, in der Psychiatrie, saß ein Mann seit einigen Jahren auf einer Couch im Tagesraum. Die einzige Kommunikation, die er mir anbot, war seine Körperhaltung und seine Atemfrequenz. Seine Augen waren geöffnet, seine Pupillen erweitert. Also setzte ich mich auf einen Stuhl in seiner Nähe, in einem Winkel von ungefähr 45 Grad von ihm abgewandt und nahm genau die gleiche Körperhaltung ein wie er. Ich gab mir nicht einmal besonders Mühe, nahm einfach die gleiche Körperhaltung ein und saß eine Dreiviertelstunde da und atmete mit ihm. Dann probierte ich kleine Veränderungen in meiner Atmung und er folgte mir darin. Daran bemerkte ich, dass ich zu diesem Zeitpunkt Rapport zu ihm hatte. Ich hätte nach und nach meine Atmung weiter verändern können und ihn auf diese Weise da rausholen können. Stattdessen entschied ich mich, damit aufzuhören und ihn zu schocken. Ich rief, »Ey, hast du eine Zigarette?« Er sprang von der Couch und sagte, »Mensch, mach doch nicht sowas!« Ein Freund von mir ist College-Präsident. Er lebt in der Realität des Wahnes. Er sei intelligent, genieße ein großes Ansehen und was noch so alles dazugehört. Er läuft die ganze Zeit steif herum, guckt unfreundlich und raucht Pfeife. Er bringt diese ganze Nummer. Das ist wirklich eine Wahnwelt. Als ich das letzte Mal in der Psychiatrie war, traf ich dort einen Mann, der glaubte, er wäre ein CIA-Agent und würde dort von Kommunisten festgehalten. Der einzige Unterschied zwischen den beiden besteht darin, dass die übrige Menschheit mehr geneigt ist, dem College-Präsidenten zu glauben, als dem Psychotiker. Der College-Präsident bekommt ein Gehalt für seinen Wahn. Um die beiden spiegeln, pacen zu können, muss ich ihre Realität akzeptieren. Zu dem College-Präsidenten müsste ich sagen, dass es ihm, da er so intelligent und angesehen ist, wohl keine Schwierigkeiten machen wird, das und das zu tun und dann hinzuzufügen, was ich jeweils möchte, dass er tun soll. Wenn ich zu einer akademischen Sitzung gehe und dort mit Leuten zusammentreffe, die in der psychotischen Welt der Akademiker leben, so muss ich diese Realität spiegeln, pacen. Ich werde Ihnen einen Bericht vorlegen. Denn unmittelbares Erleben spiegelt nicht Ihre Realität. Wäre überhaupt welches da, könnte man es auch spiegeln. Bei dem Psychotiker, der glaubt, er sei ein CIA-Agent, würde ich die Tür öffnen, mich noch einmal umsehen, schnell ins Zimmer huschen, die Tür hinter mir zumachen und ihm zuflüstern: Jetzt ist es uns doch noch gelungen, zu Ihnen durchzukommen. Puh, beim Reinkommen hier hätten Sie mich beinahe erwischt. Aber jetzt schnell. Ich habe nur ein paar Minuten, um Ihnen diese Instruktionen zu geben. Sind Sie bereit? Wir haben eine Deckidentität für Sie als College-Professor und wir möchten, dass Sie sich für diesen Job bewerben und dann abwarten, bis Sie wieder von uns hören. Sie werden das können. Sie wurden doch als Agent gut ausgebildet, oder? Und machen Sie Ihre Sache gut, damit Sie nicht entdeckt und hierher zurückgebracht werden. Alles klar soweit? Wenn ihr einem anderen Menschen mit Hilfe des Pacens in seiner Realität begegnet, bekommt ihr Rapport und schafft Vertrauen. Es versetzt euch in die Lage, diese Realität in einer Art zu nutzen. Utilize, die sie verändert. Das nonverbale Spiegeln ist ein sehr wirkungsvoller, unbewusster Mechanismus, den alle Menschen einsetzen, um effektiv zu kommunizieren. Wenn man in einem Restaurant nur die Haltung und die Bewegung kommunizierender Menschen beobachtet, kann man schon eine Aussage darüber machen, ob sie effektiv kommunizieren oder nicht. Die meisten Therapeuten, von denen ich weiß, dass sie spiegeln, machen es zwanghaft. Auf einem unserer Seminare war einmal eine Frau, eine ausgezeichnete Kommunikatorin, die auch zwanghaft spiegelte. Während sie mit mir sprach, fing ich an, vom Stuhl zu gleiten und sie fiel buchstäblich auf die Nase. Wenn ihr davon ausgeht, dass ihr Empathie haben müsst, dann bedeutet das, dass ihr die gleichen Gefühle haben müsst wie euer Klient, um als Therapeut gut zu funktionieren. Jemand kommt in die Therapie und sagt: Nun, diese phobische Reaktion habe ich jedes Mal, wenn ich auf der Straße anfange, mit jemandem zu sprechen. Ich habe das Gefühl, als müsste ich mich jeden Moment übergeben, wissen Sie. Ich fühle mich so richtig elend, mir ist übel und schwindelig und ich habe das Gefühl, ich würde umkippen. Wenn ihr spiegeln müsst, würdet ihr krank werden. Wie viele von euch kennen die Erfahrung, nach einem langen, mit Therapiestunden oder erzieherischer Tätigkeit ausgefüllten Tag abends das Gefühl zu haben, ihr hättet einige Reste mit nach Hause genommen? Kennt ihr das? Es gibt Statistiken, nach denen die Lebenserwartung der Menschen in den therapeutischen Berufen um 8 Jahre niedriger ist als die der meisten anderen Berufsgruppen. Wenn ihr mit sehr kranken und sterbenden Menschen arbeitet, werdet ihr sicher nicht direkt spiegeln wollen, es sei denn, ihr legt Wert auf eine ausgesprochen kurze Karriere. Immer wieder sprechen die Klienten in der Therapie von Schmerzen und Leiden, Leere und Traurigkeit und von dem ganzen Kummer der menschlichen Existenz. Wenn ihr immer alles miterleben müsst, um das Erleben eurer Klienten zu verstehen, dann vermute ich, habt ihr ein sehr unangenehmes Leben vor euch. Wichtig ist, dass ihr frei wählen könnt, ob ihr direkt oder über Kreuz spiegeln wollt. Jemanden, der normal atmet, spiegelt mit eurem eigenen Atem. Einen Asthmatiker spiegelt mit der Bewegung eurer Hand oder etwas anderem. So, damit und mit all den Sachen von gestern wollen wir jetzt was machen. Ist jemand hier, der von Zeit zu Zeit an eine vergangene Erfahrung denkt und dabei ein Gefühl bekommt, das er nicht haben will? Okay, Linda. Was wir jetzt machen, ist Geheimtherapie. Es ist deine Aufgabe, immer den Inhalt dessen, was vor sich geht, vor den Leuten hier geheim zu halten. Denn wenn du ihnen den Inhalt mitteilst, werden sie involviert. Und wenn sie involviert sind, ist es schwerer für sie zu lernen. Immer wenn wir jemanden bitten, vorzukommen, um zu Demonstrationszwecken durch einen Veränderungsprozess zu gehen, bestehen wir darauf, dass er den Inhalt für sich behält. Gewöhnlich sagen wir: Ich möchte, dass du dir irgendein Codewort, eine Farbe, eine Nummer oder einen Buchstaben für das aussuchst, was du ändern möchtest. Dann wird derjenige vielleicht sagen: Ich möchte M können oder ich möchte nicht immer 3 müssen. Das hat eine Reihe von Vorteilen. Wenn es darum geht, Leute zu lehren, das zu tun, was wir tun, dann verlangen wir, dass es inhaltsfreie, reine Prozesstherapie sein soll. Dann gibt es für eure Wahrnehmung nur die Elemente des Prozesses. Wenn ihr Nummer 3 hört, könnt ihr nicht halluzinieren. Jedenfalls nicht so ausgiebig, als wenn ihr Selbstbehauptung, Liebe oder Vertrauen oder eine der zahllosen anderen Nominalisierungen hört. Geheimtherapie hat noch einen Vorteil. Wenn man mit Leuten arbeitet, die sich untereinander kennen, weigern sich viele, Material zu bearbeiten, von dem sie annehmen, dass es ihre Beziehungen zu den anderen Anwesenden verändern könnte. Diese Schwierigkeit meidet man, wenn man Geheimtherapie macht, denn niemand weiß, was bearbeitet wird.